»Ich bin König Jarbas, der Numidier«, antwortete der uralte Geist. »Ein Vorfahre von dir. Ich habe 600 Jahre vor dir gelebt, und ich muss sagen, du enttäuschst mich, Hannibal.« »Wieso denn das?« fragte Hannibals Geist. »Du bist mein Nachkomme, und trotzdem hast du deinen Namen, die Sprache und die Götter von meinen schlimmsten Feinden, den Karthagern, übernommen. 600 Jahre bevor du geboren wurdest, lebte mein Volk in Frieden und Wohlstand. Und dann tauchten plötzlich diese phönizischen Eindringlinge von jenseits des Meeres auf. Sie nahmen sich unser Land, bauten darauf ihre Stadt Karthago und ließen uns für sich schuften. Wir hassten sie, aber wir kamen nicht gegen sie an. Sie waren zu mächtig. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass einer meiner Nachfahren sich als Karthager fühlt. Wenn der Junge hier auf einen römischen Namen hört und Latein spricht, ist das zwar schade, aber immer noch besser, als einen karthagischen Namen zu haben und phönizisch zu sprechen.« »Was meinst du, auf welchen seiner Vorfahren sollte Augustinus hören? Auf Hannibal oder Jarbas? Schwierig, oder? Und eigentlich ist es sogar noch komplizierter, denn Menschen haben ja mehr als nur einen Vorfahren. Du hast ein Elternpaar und deine Eltern haben jeweils auch ein Elternpaar. Du hast also vier Großeltern. Und alle vier Großeltern haben ebenfalls zwei Elternteile, macht also acht Urgroßeltern für dich. Und diese acht Menschen hatten wiederum jeweils ein Elternpaar. Wenn du also etwa 100 Jahre zurückgehst, hast du 16 Ur-Urgroßeltern. Gehst du 200 Jahre zurück, macht das schon 256 Vorfahren. Bei 300 Jahren sind es 4096. Und bei 600 Jahren hast du Millionen von Ahnen. Wenn Augustinus also von Vorfahren aus mehreren Jahrhunderten heimgesucht wurde, dann bestimmt nicht nur von zweien. Es muss eine millionenstarke Geisterhorde gewesen sein, angerückt aus unterschiedlichsten Gegenden der Welt. »Wir sind aus Karthago«, rief eine Gruppe, »und wir bestehen darauf, Junge, dass du Phönizisch sprichst.« »Wir sind Numidier«, tönte es aus anderer Richtung. »Und wir können die Phönizier nicht ausstehen. Du musst unsere Sprache sprechen, Junge.« »Wir sind Römer«, schalteten sich ein paar andere Geister ein. »Und wir finden, der Junge hat recht. Er soll Latein sprechen.« »Ich war ein griechischer Kaufmann«, rief Heraklits Geist dazwischen. »Und ich finde, du solltest Griechisch sprechen. Oder zumindest ein paar ordentliche griechische Schimpfwörter kennen.« »Ich war eine Sklavin und kam aus Jerusalem«, meldete sich ein weiblicher Geist zu Wort. »Ich wäre gern in Jerusalem geblieben, aber ein römischer Soldat hat mich gefangen genommen und nach Karthago verkauft. Ich bin deine Ur-Ur-Urgroßmutter, Augustinus. Wie wär's, wenn du deinen Namen in Jona änderst und wie ein guter jüdischer Junge Hebräisch lernst?« Immer mehr Geister kamen mit ihren Geschichten und drängten Augustinus, ihre Sprache zu lernen. Schließlich rief er, »Ihr alle seid meine Vorfahren und ich wüsste nicht, warum ich einen von euch den anderen vorziehen sollte. Ich kann schließlich nicht alle eure Sprachen sprechen, völlig unmöglich.« »Und was jetzt?« fragten die Geister. »Keine Ahnung«, sagte Augustinus, »macht das untereinander aus. Und wenn ihr euch einig seid, lasst mich wissen, für welche Sprache ihr euch entschieden habt. Bis dahin bleibe ich bei Latein.« Die Geister runzelten die Stirn. Sie waren nicht begeistert von dem Vorschlag, hatten aber auch keinen besseren. »In einem von Terenz' Stücken steht übrigens ein schöner Satz«, sagte Augustinus. »Auf Latein lautet er Homo sum, humani nihil a me alienum puto.« Wisst ihr, was das bedeutet? Die meisten Geister blickten ihn verwirrt an. Nur die, die Latein konnten, lächelten. »Es heißt, ich bin ein Mensch und nichts Menschliches ist mir fremd. Menschen in verschiedenen Ländern sprechen oft unterschiedliche Sprachen. Sie erzählen sich unterschiedliche Göttergeschichten, mögen unterschiedliche Kunst, unterschiedliches Essen und unterschiedliche Spiele. Aber sie sind alle Menschen und deshalb können sie alle von dem profitieren, was irgendein anderer Mensch erfindet oder erschafft. Es stimmt, Latein wurde von den Römern erfunden. Das Theater haben sich die Griechen ausgedacht und die Jesusgeschichte stammt ursprünglich von den Juden. Aber Römer, Griechen und Juden sind alle Menschen. Und da auch ich ein Mensch bin, kann ich Latein sprechen, mich im Theater amüsieren und Weisheit von Jesus lernen.